Hallo, liebe Hörmupfel, zur 100. Sendung ein Gruß aus dem Versuchslabor. Ich habe ja überlegt, ob ich dir was singen soll. Doch die Jungs und Mädels von der Band, die passen einfach nicht in mein kleines Labor rein. Aber ich habe eine andere Idee, wer vielleicht auch noch mit gratulieren will. Hallo Lotte. Hallo. Sag mal Lotte, kannst du schon bis 100 zählen? Ja. Ja, das ist eine ganz schön große Zahl, die 100, oder? Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass jemand 100 Podcasts schon aufgenommen hat? Ja. 100 Stück? Das ist toll, oder? Ja, da müssen wir zwei noch lang arbeiten, oder? Mhm. Ja, haben wir noch einiges vor uns. Du hast ja schon ein paar, oder? Ein paar haben wir ja schon zusammen, gell? Aber 100 Stück. Was sind Podcasts eigentlich? Der Podcast weißt du doch, das ist diese Radiosendung im Internet, wo wir auch ab und zu sowas aufnehmen. Stimmt. Ja, wo man dann anhören kann. Ja. Und die Hörmupfel, die hat bald 100 Stück. Weißt du, was die macht? Die fährt mit ihrem Herz allerliebsten durch die Weltgeschichte und dann erzählt die uns davon. Ah. Ist auch eine gute Idee, ne? Mhm. Das heißt, wenn wir das nächste Mal zum Beispiel in den Märchenpark gegangen sind oder so, da könnten wir das anschließend hier ins Mikrofon rein erzählen. Mhm. Und dann hätten wir auch so einen kleinen Hörmupfel-Podcast gemacht. Mhm. Aber lang nicht so gut, wie die Hörmupfel das macht wahrscheinlich. Aber die macht das richtig toll. Dann sagen wir zwar jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung, oder? Mhm. Und, was sagen wir immer? Tschüss. Tschüss.